Menschen werden frei geboren, alle sind gleich vor des Schöpfers Augen. Als Grundstein der modernen Zeit auserkoren, du würdest gepredigt. Und die